Ich habe sie gerade schon erwähnt, die Depeche Mode Partys. In vielen großen Städten, deutschen großen Städten, finden diese Partys statt und das schon über Jahre. Hier läuft nicht nur die Depeche Mode, sondern auch all die Ableger und die Plagiatoren haben hier ihr Forum und ihre Zielgruppe. Auch Coverversionen werden hier gerne gespielt, wie auf dem Sampler A Tribute to Depeche Mode zu finden sind. Davon hören wir jetzt die deutsche Band Repulsion mit The Things You Said.